wenn die Person zum Beispiel krank ist oder wenn die Person die Sorgen hat, dass man bald stirbt, sollte man Testament schreiben, damit man weiß, was mit seinem Vermögen passiert. Was schreibt man im Testament zum Beispiel? Das ist Testament von Person so und so und so. Wenn ich sterbe, dann mach das nicht, tu das nicht. Und mein Vermögen ist so und so und so. Ich habe Schulden so und so und so. Mach das, tu das. Das sind deine Anweisungen, wenn du stirbst. Nach dem Sterben. Aber das Testament ändern, ja. Ja, das kann man ändern auch, aber das geht hier darum, dass das zum Beispiel, du hast das geschrieben und dann nach ein, zwei Monaten wolltest du das ändern, dann kannst du kein Problem. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Tut mir leid, wir müssen abbrechen. Wirklich, mir geht's schlecht. Obwohl, ich wollte heute diese Überlieferung erklären, die ist sehr schöne Überlieferung. Wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat so ein Zeichen, so hat er gemacht, sallallahu alaihi wa sallam. Der hat den Leuten gezeichnet, sallallahu alaihi wa sallam. Deshalb die beste Methode ist auch, dass man so lernt. Der hat entweder so gemacht, oder er hat so gemacht, sallallahu alaihi wa sallam. Oder er hat so gemacht. Manche Gelehrten sagen so. Oder er hat so gemacht. Er hat gesagt, das ist der Mensch. Und das ist sein sozusagen, das ist was am Ende. Hadal insan wa hadal ajaluhu. Das ist dann, du lebst so viel. Bis hier. Das Ende. Und das sind die Sachen, die du in deinem Leben hast. Hoffen wir, das erklären wir das nächste Mal, aber wirklich, mir geht nicht gut. Ich meine, ich kann auch nicht in jedem Moment, das kann ich erbrechen. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Alhamdulillahi rabbil alameen, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, muslimun kathira. Subhanakallahu wa hamdaka, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. In 20 Minuten beten wir Isha, aber trotzdem. Tut mir leid, Barakallahu fikum, Brüder und Schwestern, ich komme auch nicht mehr, weil ich wirklich sehr... Salam alaikum wa rahmatullah.